Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt In der Zwickmühle. Wer von euch befindet sich zurzeit ganz aktuell in einer Zwickmühle? Wer hängt vielleicht zwischen den Stühlen? Wer hängt mitten in einem Entscheidungsprozess und fragt sich, soll ich oder soll ich nicht? In der Zwickmühle, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir davon und darüber erzählen wollt, vielleicht können wir gemeinsam beraten, was ihr eventuell tun sollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, freie Nummer, kostenfreie Nummer, und die Faxnummer ist 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Isabel, und Isabel ist 17 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Isabel, auch in der Zwickmühle? Ja, ich bin im Entscheidungskonflikt, ja. Mhm. Erzähl mal, was ist los? Genau. Also mein Vater, der möchte, dass ich mit ihm schlafe. Und wenn ich das nicht mache, dann sagt er, schmeißt er mich raus. Und ich weiß nicht, ob ich das meiner Mutter zum Beispiel erzählen soll. Du weißt nicht, ob du es wem erzählen sollst? Meiner Mutter zum Beispiel. Meiner Mutter. Wie viele Leute seid ihr in der Familie? Wir sind vier Leute, also meine Eltern. Und ich habe noch eine große Schwester, aber die ist schon ausgezogen. Das heißt, du lebst mit den Eltern alleine? Ja. Ja. Wann hat der Vater denn dieses an dich herangetragen, dass er mit dir schlafen will? Das war ungefähr in den letzten zwei Wochen extrem. Ist denn vorher irgendwas in dieser Richtung auch schon mal passiert, dass er zudringlich geworden ist, dass er Bemerkungen gemacht hat diesbezüglich? Ja, wenn meine Mutter zum Beispiel nicht zu Hause ist, dann setzt er sich auf mein Bett und fasst mich an. Also das gab es auch schon, dass er dich dann auch angefasst hat, so wie du es nicht wolltest. Oder so, wie ein Vater seine Tochter eigentlich nicht anfasst. Genau. Jetzt hat er zu dir gesagt, ich will mit dir schlafen? Nein, er hat mich halt angefasst und hat halt immer weitergemacht. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich das nicht will. Mhm. Da hat er gesagt, ja, wenn ich es nicht mache, dann schmeißt er mich raus, dann kann ich sehen, wo ich schlafe, wo ich wohne. Diese Aussage ist ganz frisch? Ja. Ja. Du hast der Mutter nichts davon erzählt? Nein. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es mir glauben wird. Vielleicht hält sie dann eher zu meinem Vater. Mhm. Sag mal, Isabel, bricht da nicht eine ganze Welt zusammen oder ein Bild zusammen, das man von dem Vater hatte? Ja. Ja, ne? Wie war denn dein Verhältnis? Ich habe nur noch Hassgefühle für ihn. Ich weiß nicht, wenn ich ihn sehe, dann will ich am liebsten schon wieder weglaufen. Mhm. Mhm. Wie war denn früher so dein Verhältnis zu ihm? Früher, da war es halt wie eine Tochter und ihr Vater. Ganz normal. Ganz normal. Mhm. Also eher so, sogar manchmal schön, das Verhältnis, dass ihr tolle Sachen miteinander gemacht habt. Ja, klar. Ja. Wie erklärst du dir seinen Wandel? Was ist in ihm vorgegangen oder was passiert in ihm? Vielleicht sieht er ja, dass ich erwachsener geworden bin und kann seine Triebe vielleicht nicht steuern oder so. Was machst du vom Beruf oder gehst du noch zur Schule? Ich gehe noch zur Schule. Ich finde das so ungeheuerlich, was du da erzählst. Und so ungeheuerlich, was dein Vater tut. Dass eigentlich die spontane Idee oder Gedanke gerade bei mir war, es der Mutter erzählen und raus. Sofort ausziehen. So schnell wie möglich. Dir Hilfe suchen, dass du eine finanzielle Absicherung bekommst, dass du das finanzieren kannst. Und weg da. Das ist nicht so einfach, denke ich. Mhm. Ich gehe jetzt noch zur Schule, dann muss ich erst eine Ausbildung finden und ich weiß ja auch nicht, wo ich hin soll. Mhm. Was für ein Gefühl hast du jetzt, wenn du von irgendwo da nach Hause kommst in eure Wohnung? Ja, ich würde am liebsten wegbleiben, auf jeden Fall. Hast du es irgendjemandem schon erzählt? Nein, ich habe es noch keinem erzählt. Hast du einen Freund im Moment? Nein, ich denke, da bin ich im Moment auch nicht. Auch keiner besten Freundin erzählt bisher? Doch. Also nein, nicht erzählt, aber ich habe beste Freundinnen, aber denen würde ich das nicht erzählen. Mhm. denke ich. Ich weiß nicht, ob sie mich verstehen würden. Und man schämt sich dafür ja auch, ne? Ja. Man schämt sich, in einer solchen Situation zu sein, und man schämt sich dann ja auch für den Vater, dass er so ist und dass er einem das antut. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, Isabel. Also mir fehlen fast die Worte, wenn der Vater einer 17-jährigen Tochter so gegenübertritt und sie so unter Druck setzt. Das ist ja kurz vor einer Vergewaltigung quasi. Ja, ich... Ja. Du kennst deine Mutter gut. Du kannst, ja, sehr gut. Ja, ich habe so mit ihr ein sehr gutes Verhältnis, aber ich weiß halt immer noch nicht, ob ich es ihr sagen soll oder nicht, ob sie mich ernst nimmt. Was spricht... Versuch es noch ein bisschen konkreter zu machen. Was spricht dagegen, das deine Mutter zu sagen? Ich weiß nicht, also... Dass sie mir halt nicht glaubt, dass sie zu meinem Vater hält und dann sagt, dass ich halt nur gelogen habe und... Könnte es nicht auch sein, dass, wenn sie es dann irgendwann mal erfährt, sie dir Vorhaltungen macht und sagt, Isabel, wie konntest du das verschweigen? Das musst du mir doch erzählen, als meine Tochter. Ja, da stecke ich jetzt halt tief in der Zwickmühle. Das ist genau das Dilemma. Hm. Hm. Ich finde, du musst es der Mutter erzählen. Du musst es ihr erzählen, damit auch sie weiß, was mit diesem Mann los ist und was der Mann auch der Familie, eurer Familie antut, sprich dir antut, wie sehr er dich verletzt, wie er alles zerstört. Er zerstört ja euer Familienglück und er zerstört eure Familie dadurch. Ja, also ich weiß nicht, ob ich sie sagen sollte. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Also ob du es ihr sagen solltest, meinst du? Ja. Mhm. Aber was siehst du als Alternative, Isabel? Du kannst ja jetzt nicht es über dich ergehen lassen, nur um da wohnen zu bleiben. Du bist 17 nein, Jahre nein, alt. Nein, auf keinen Fall. Ich denke, ich... Ja, vielleicht ihm aus dem Weg gehen, soweit es geht. Aber es geht ja nicht. Er wohnt ja in einer Wohnung. Und er kann immer wieder in dein Zimmer reinkommen und irgendwelche Dinge tun. Ja, ich weiß halt nicht, wie meine Mutter reagieren wird. Und das ist halt... Was? Komm, wir spielen das mal gemeinsam durch. Nehmen wir mal an, sie glaubt dir nicht. Was ich eigentlich schon sehr seltsam finde, wenn eine Mutter einer erwachsenen Tochter das nicht glaubt. Welchen Grund solltest du haben, dieses in die Welt zu setzen? Egal. Nehmen wir mal an, sie glaubt es nicht. Was würde dann weiter passieren? Ja, dass sie vielleicht zu meinem Vater hält und mir nicht glaubt. Ja. Und was würde dann weiter passieren? Das würde für dich bedeuten, dass du ganz isoliert bist in der... Dass ich was? Dass du ganz isoliert bist in der Familie. Ja. Mhm. Also ich gehe noch zur Schule und dann, ich habe auch keine Ausbildung, es dauert jetzt noch anderthalb Jahre und so lange habe ich halt keine andere Möglichkeit, weil ich ja kein Geld habe. Doch, es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt andere Möglichkeiten, Isabel. Es gibt vom Jugendamt finanziert betreutes Wohnen beispielsweise. Das heißt, wenn du die Entscheidung fällen solltest, ich verlasse dieses Haus, ich verlasse die Wohnung, da können wir dich gleich gerne noch eingehender beraten. Gibt es Möglichkeiten, dass das Jugendamt dich unterstützt, dass man dir vielleicht eine Wohnung sogar finanziert? Also du musst nicht jetzt auf Gedeih und Verderb da wohnen bleiben. Du hängst nicht, also finanziell nicht in der Luft, in dieser Notsituation. Mhm. Ja. Aber ich finde, vorweg muss ein Gespräch mit der Mutter gehen. Unbedingt. Aber... Es kann ja auch sein, es kann ja auch sein, wir haben gerade den schlimmen Fall durchgespielt. Kommt da jemand rein? Nein, ich habe nur abgeschlossen. Ach so. Es kann ja... Ist da doch jemand? Nein, ich habe die Tür abgeschlossen. Mhm. Es kann ja auch sein, dass sie zu dir hält und dass sie sagt, genauso erschüttert ist, wie du es bist. Und dass ihr gemeinsam, dass sie dir hilft, dass ihr gemeinsam etwas macht. Ja, ich weiß halt nicht, wie sie reagieren wird. Nee, das ist natürlich klar. Dass wenn ich es jetzt riskiere, dann kann es auch halt sein, dass ich einen Fehlgriff getan habe. Ich glaube nicht, dass du einen Fehlgriff tust. Weil du sagst jetzt nur die Wahrheit und gehst nach vorne und wehrst dich quasi. Und das ist immer richtig und immer gut. Es gibt ja gar keine Alternative dazu, Isabel. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Du kannst dem ja quasi gar nicht aus dem Weg gehen. Ihr wohnt in einer Wohnung gemeinsam. Irgendwann bist du abends mit dem alleine. Gott im Himmel, wer weiß, was passieren kann, unter Umständen. Ja, ich denke, es ist auch die beste Lösung. Weißt du, was wir erstmal machen? Ich habe heute Nacht eine Frau im Hintergrund als Psychologin, als Psychologin. Das ist die Elke. Mit der sprichst du jetzt auch nochmal ein bisschen. Und die Elke kann dir auch noch diese Verfahren etwas erklären, wie das geht, wenn man von zu Hause auszieht und kein Geld hat und wie das Jugendamt hilft und all die Sachen. Da weißt du ja nicht so Bescheid drüber. Okay. Okay, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Auf Wiederhören, Isabel. Alles Gute. Tschüss. Danke. Das Thema heute Nacht heißt In der Zwickmühle. Wer von euch hat das Gefühl, im Moment in einer Lebenssituation zu sein, die wirklich eine Zwickmühle ist? Wie man es macht, macht man es falsch, aber man muss irgendetwas tun. Soll ich nicht? Auch das Gefühl vielleicht, dass ihr zwischen zwei Stühlen hängt und euch nicht richtig entscheiden könnt, soll ich nun dahin gehen, auf die Seite oder auf die Seite? Diese Situation erlebt man ja immer wieder im Leben. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt und wenn ihr mir das vielleicht mit mir gemeinsam beraten wollt, wie man vorgehen soll, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, die nächste Anruferin, das ist die Claudia und Claudia ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Claudia. Also ich habe auch ein Problem, aber erstmal zu Isabel. Ich bin selber Mutter von drei Kindern und sie sollte auf jeden Fall sagen, was ihr Vater von ihr verlangt. Hm. Sie sollte es der Mutter sagen. Auf jeden Fall. Ja. Nur hat sie ja so große Angst, dass die Mutter ihr nicht glaubt. Also ich habe selber drei Kinder und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in dem Fall hinter meiner Tochter stehe. Ich hoffe auch sehr, dass sie das tut, weil die Situation ist für sie sonst unerträglich. Eben. In der nächsten Zeit. Und die geht seelisch kaputt, ja, Mädel. Ja, völlig angstbeladen. Du hast aber ein anderes Problem im Moment oder hängst zwischen den Seilen. Ja. Was ist los? Ja, ich hatte einen Unfall und die ist etwas schief gelaufen halt, die OP, und jetzt stehe ich halt, ich habe einen Brustschlag bekommen, die wollen mir mein Bein amputieren dadurch und das möchte ich nicht. Was für ein Unfall war das? Ja, ich hatte mir das Kreuzband gerissen und die haben einen OP-Fehler gemacht, die haben mir den Nerv durchtrennt. Also im Prinzip ist das ja eine ganz harmlose Operation, ja, ne? Eine Routineoperation. Ja, genau. Die haben den Nerv durchtrennt und dieses bedeutet jetzt für dich, dass das Bein... der Fuß immer weiter nach innen geht. Ist der gefühllos, auch der Fuß? Ja. Ausschließlich der Fuß oder auch der Unterschenkel? Der Unterschenkel auch. Also bis zum Knie? Ja, das Knie ist jetzt lang versteift, die Hüfte versteift langsam. Die Wirbelsäule dreht sich halt und die wollen mir jetzt Bein amputieren, dass die Drehung stoppt. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das Bein zu amputieren? Ja, so. Ich habe jetzt den einen Arzt das mal gehört und ich habe jetzt auch abends mal hier im Fernsehen gesehen von der Charité, die diese Schmerzapparate einbauen. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das mache. Also lebst du in Berlin? Nein, ich lebe in Wuppertal. In Wuppertal. Und das wäre für mich eine Alternative, dass ich auch vom Morphium dann wegkomme. Ne? Der Vorschlag deines jetzigen Arztes besagt, dass das Bein ab Knie amputiert werden soll? Unterm Knie. Ja. Unterm Knie. Wobei mir das natürlich als Laien überhaupt nicht verständlich ist. Da ist ein Nerv durchtrennt worden. Okay, da ist was Schlimmes passiert. Das Bein ist nicht beweglich, es ist taub. Aber ja, warum muss man es amputieren? Weil der Fuß geht nach innen, also der steht... ganz nach innen weg, Nun frage ich weiter, keine Ahnung habe. Das ist natürlich sehr schlecht und schlimm für dich, aber warum ist das so schlimm, dass das Bein amputiert werden muss, wenn der Fuß nach innen steht? Weil der Fuß hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Und geht halt jetzt die Wirbelsäule, der rechte Arm geht langsam nach innen und so weiter. Ach so. Also es ist ja ein Ganzkörperproblem daraus entstanden. Ja. Ja. Und man kann keine zweite Operation durchführen, um dieses rückgängig zu machen oder zu stoppen zumindest. Nee, wollen sie ja nicht. Deswegen, und so jetzt einfach zu sagen, ja, macht mal, das sehe ich nicht ein. Weil ich habe sowieso tierisch Angst vor Ärzten seitdem. Wenn du das jetzt nicht machen lassen würdest, was prognostizieren die denn? Was sagen die voraus? Dass ich im Rollstuhl gehe. Das heißt, dass der ganze Körper rechtzeitig gelähmt würde. Nee, nicht gelähmt, aber nach innen, also dreht sich. Bei wie vielen Ärzten warst du jetzt mit dem Problem? Drei. Mhm. Ich drücke mich auch, sagen wir so. Ne? Mhm. Das ist ja nur auch ein Kunstfehler gewesen, ne? Mhm. Laufen da schon irgendwelche Anzeigen? Der Prozess läuft, ja. Ja. Was ja auch ein kompliziertes und langwieriges Verfahren wahrscheinlich sein wird. Der läuft ja schon über 2 Jahre. Wie lange liegt das denn zurück? Ja, seit 98. 98. Mhm. Hast du permanent auch Schmerzen? Ja. Wo hast du die Schmerzen? Das geht vom Bein und Hüfte bis hoch in den Rücken. Mhm. Bandscheibenvorfall liegt vorher schon. Mhm. Ich muss mal eben sagen, falls die Radiozuhörer irritiert sind wegen des Hintergrundgeräusches. Ja. Ich habe das Fenster hier auf und auf der Straße startet gerade ein Auto. Seit 2 Jahren Schmerzen, seit 2 Jahren dann auch schmerzmittelabhängig wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt ist halt Morphium. Mhm. Und diese Ärzte, mit denen du es jetzt zu tun hast, die sagen, wenn das Bein so amputiert wird, wie gerade besprochen, dann würde alles gestoppt und du könntest relativ normal. Ja, das können sie mir ja nicht versprechen. Auch das können sie nicht versprechen. Nee. Mhm. Deswegen, also meine Zwickmühle ist halt, soll ich es machen lassen oder soll ich es besser noch abwarten? Und ich denke mir mal, wenn ich abwarte, schlimmer kann es einfach nicht mehr werden. Mhm. Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Nämlich, ich finde, dass man bei solchen schwerwiegenden Eingriffen, bei schwersten Operationen oder gar Amputationen, dass man, wenn es irgendwie geht, so viel wie möglich Fachleute konsultieren sollte, die sich das angucken. Naja, das ist halt jetzt, da kommt auch dann meine Angst wieder. Ne? Warum? Ja, seitdem habe ich sowieso panische Angst vor Ärzten. Mhm. Aber wenn, Claudia, können dir jetzt nur noch Ärzte wirklich helfen? Und es gibt ja auch, die Masse sind ja nun gute Fachleute. Und darunter gibt es ganz hervorragende. Du hast das Pech gehabt, an jemanden geraten zu sein, der deinen Körper zerstört hat oder einen Teil deines Körpers zerstört hat. Jetzt bleibt die Angst, bleibt aber dumm. Mhm. Die kriege ich auch nicht raus. Ja, aber man muss ja da auch ein bisschen damit mit Kopf und Logik rangehen. Wenn du dich jetzt ganz der Angst hingibst, besteht ja die Gefahr, dass du wirklich, wirklich im Rollstuhl landest irgendwann. Ja, ich kämpfe ja auch. Ja, aber solange so eine kleine Hoffnung noch da ist, finde ich immer, sollte mein Gott und die Welt in Bewegung setzen und durch das ganze Land reisen, wenn du es irgendwie kannst. Mhm. Und einen Professor nach dem anderen aufsuchen, der das beurteilen kann. Ja, ich habe ja jetzt erstmal auch vor, den Schmerzapparat einbauen zu lassen. In der Charité in Berlin. Nee, ich suche hier in Wuppertal auch eine Klinik jetzt, die das macht, und fahre ich halt nach der Charité nach Berlin. Was heißt denn genau Schmerzapparat einbauen lassen? Da wird hinten im Rücken ein Draht eingesetzt und ein Kasten in der Seite eingesetzt, und dann kann ich den von außen steuern. Also ein Kasten wird im Körper eingesetzt? Ja. Und in diesem Kasten finden sich vermutlich Schmerzmittel? Elektronik. Ach so. Das ist also jetzt ganz nah auf dem Markt, und das habe ich im Fernsehen halt auch gesehen, und das war in der Charité, wo sie das gemacht haben. Das ist aber ausschließlich dafür da, die Schmerzen zu lindern. Ja. Das bringt in dem Sinne ja keine Therapie, hat keine therapeutische Wirkung. Ne? Das heißt, dass es dadurch letztendlich das Übel nicht gelöst wird, das Problem nicht gelöst wird. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist ein ausgesprochen schwieriges Problem. Ich weiß nicht, wie flexibel und mobil du bist und wie das finanziell bei dir aussieht. Nicht gut. Nicht gut. Mhm. Mhm. Und Flexibilheitsführerschein habe ich nicht. Mhm. Na gut, dafür haben wir nur die Bahn, die wird dich schon überall hinbringen. Gibt es dafür, was du hast, einen Fachausdruck? Oh. Weißt du nicht. Mhm. Mhm. Aber es ist, glaube ich, jetzt ziemlich klar beschrieben worden, wie dein Leiden aussieht. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal so in die Kamera und ins Mikrofon hinein. Ich weiß, dass uns sehr, sehr viele Leute in ganz Deutschland zuschauen, die aus dem medizinischen Bereich kommen. Mhm. Viele Nachtschwestern aus Kliniken, Unikliniken. Und auf diese Art und Weise sind uns oft schon hilfreiche Tipps gegeben worden. Das heißt, den Leuten, die bei mir angerufen haben. Mhm. Sollte jetzt jemand zugehört haben, der sich in dem Bereich auskennt oder der vielleicht einen sehr guten Fachmann, einen Professor kennt, der sich in diesem Fachgebiet vielleicht auch einen Namen gemacht hat, würden wir das natürlich sofort an dich weiterreichen. Das wäre super. Das ist die Kleinigkeit, die wir vielleicht für dich tun können. Das wäre echt Andererseits würde ich aber auch nochmal an dich appellieren wollen, Claudia, dass du doch nochmal einfach rumforschst in Deutschland, wo jemand sitzt, der Ahnung hat von so etwas und da nochmal hinfährst und was tust. Ich würde so schnell auch nicht sagen, hier, ich lasse mein Bein abschneiden. Das ist auch, was ich nicht möchte. Mhm. Lebst du in einer, hast du eine Familie auch noch zu versorgen? Ich habe drei Kinder. Ach, du hast ja sogar, hast du gerade gesagt, ja, stimmt, drei Kinder. Was natürlich auch sehr beschwerlich dann ist, ne, mit dieser Erkrankung. Ja, meine Mutter hilft mir halt, wo sie kann. Ne? Mhm. Wir machen das so. Wenn sich bei uns jemand meldet, bekommst du sofort von uns Bescheid, Claudia. Super. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss, Domian. Jetzt haben wir die Dörte dran und Dörte ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Dörte. Hallo? Hallo, Dörte? Dörte. Hallo? Hallo? Ja, wer war das denn gerade? Also mein Name ist noch nicht Dörte, mein Name ist Berthe. Wie, Gerte? Nein, Berthe. Dörte. Berthe. Kennt man ja so gar nicht. Deswegen habe ich aber nicht... Berthe kennen Sie nicht? Nee. Beate? Ach, Beate. Ich habe Berthe verstanden. Beate, deswegen habe ich jetzt noch nicht geantwortet, weil ich nicht wusste, dass ich jetzt gerade dran bin. Bei mir steht hier Dörte, deswegen war das ein kleiner... Eine kleine Verwechslung. Nee, ich heiße Beate. Beate, aber du bist 16 Jahre alt? Nee, ich bin 18 Jahre alt. Genau. Und du hast dich aber zu dem Thema Zwickmühle jetzt hier bei uns gemeldet. Ja, genau. Mhm. Erzähl mal, wie sieht das aus bei dir? Ja, das war ich im Moment ein ziemlich dummes Problem. Und zwar, bei mir ist es gerade so, dass ich drei Freunde gleichzeitig habe. Mhm. Und ich weiß im Moment nicht, wie ich da rangehen soll an das Problem, weil langsam wird es irgendwie ein bisschen chaotisch. Drei Freunde gleichzeitig? Mhm. So eine Beate bist du also. Wie lange läuft das denn schon mit den drei Jungs? Er ist unterschiedlich. Also mit dem ersten, er heißt Markus, mit dem bin ich seit einem halben Jahr zusammen. Mhm. Habe ich in der Schule kennengelernt, das lief eigentlich auch ganz gut. Mhm. Mit dem kann ich voll gut reden und verstehe mich auch super gut mit ihm. Mhm. Aber nach einer Zeit wurde das irgendwie so ein bisschen langweilig. Mhm. Und dann habe ich meinen zweiten Freund kennengelernt, den André. Mhm. Und den habe ich auf einer Party kennengelernt. Dann habe ich halt irgendwie voll in ihn verliebt, weil er sieht super süß aus. Mhm. Wie lange geht das mit dem jetzt schon so? Seit zwei Monaten. Zwei Monate. Und der dritte? Den dritten habe ich vor zwei Wochen auch wieder auf einer Party kennengelernt. Mhm. Und das sollte eigentlich nur so ein kleiner Flirt sein, also so ein One-Night-Stand. Und der ist halt ziemlich gut im Bett gewesen und den will ich jetzt irgendwie auch nicht mehr fallen lassen. Also ich kann mich für keinen der drei entscheiden, weil ich mag sie irgendwie alle drei voll gern. Wie heißt der dritte? Der ist Florian. Florian. Und niemand weiß von dem anderen? Kein Nein, Junge das weiß jetzt von noch nicht, aber... Aber das spricht sich doch wahrscheinlich in deinem Kreis, in deinem Umfeld, deinem Freundeskreis schnell rum, sowas. Ne, wenn du drei Jungs da anlaufen hast. Die kennen, also untereinander kennen sie sich nicht. Nee, das kann schon sein, aber so... Ich versuche es auch nicht ganz so öffentlich zu machen. Ich meine, meine besten Freunde, so, die wissen das schon. Wie könnte man eigentlich so ein Mädel wie dich nennen? Überleg ich gerade. Hm. Kleine Schlampe? Boah, das ist aber ein bisschen fies. Ne, eigentlich ich mach das ja... Nee, ich will jetzt ja eigentlich keinem wehtun. Ach, mir kommen gleich die Tränen. Du willst keinem wehtun, aber du holst dir ja überall die Rosinchen raus. Und das ist ja so. Belügst und betrügst die Männer nach Strich und Faden. Stell dir mal vor, das würde ein Junge mit dir machen. Dass du ein Mädchen von dreien wärst. Eine Freundin von dreien. Ja, das fände ich schon so scheiße. Ich meine, ich finde es ja auch nicht gut, die Sache, wie sie gerade läuft. Aber du kannst gar nicht anders, ne? Es fällt alles so über dich hin und du weißt gar nicht, was du tun sollst. Ne? Ja, ich kann mich einfach für keinen der drei entscheiden. Ich will einfach... Wie schrecklich. Wie schrecklich. Du musst es letztendlich machen, wenn du ordentlich dastehen willst, Beate. Ich kann aber nicht. Ach, ist doch albern. Ist doch völlig albern. Was meinst du, wie schnell das geht, wie schnell die Entscheidung fällt, wenn du zumindest so viel so Frau bist? Man sagt ja sonst Manns genug bist, dann sag ich jetzt mal Frau genug bist. Und die Wahrheit den Jungs sagst. Wahrscheinlich schießen die dich alle ab dann. Ja, genau, und das will ich genau nicht riskieren. Mhm. Mhm. Aber ist ganz schön feige, ne? Du lavierst, du holst dir die Rosinen raus und willst dann auch letztendlich auch noch ein gutes Gewissen haben, aber alles geht schon. Ich meine, ich behaupte ja nicht von, ich sage ja nicht, dass sie mir unbedingt treu sein müssen. Ja, dann sprich doch ganz offen mit denen. Sag doch hier, pass auf Jungs, wir machen jetzt eine offene Beziehung, ich habe euch drei und ihr könnt auch machen, was ihr wollt. Das ist eine Sache. Ja, ich glaube nicht, dass sie darauf eingehen würden. Ja gut, aber das... Aber ich sag mal so, ich hätte nichts dagegen. Ja, das ist nun ziemlich blöd, wenn du das nur so für dich oder das mir erzählst. Das müsstest du ihnen schon selbst und persönlich sagen. Ja, aber das kommt doch voll blöd, wenn ich dann hingehe und sage, ja, Jungs, machen wir das, offene Beziehung. Ne, das kommt voll blöd insofern, weil zumindest der, wie ist der erste Markus, ne, mit dem du ein halbes Jahr zusammen bist, ja, der wird wahrscheinlich ungeheuer enttäuscht sein. Ja, aber wahrscheinlich, ich denke mir, wenn er es nicht weiß, dann geht es ihm besser, wie wenn ich Schluss mit ihm mache. Das ist aber eine sehr alte und eine sehr üble Argumentation und üble Ausrede, wenn man in einer solchen Lage ist, wie du sie bist. Beate, 18 Jahre alt und schon so drauf. Wie soll das enden? Wenn du 36 bist, hast du halb Deutschland, die Männerwelt, unglücklich gemacht. Ach bitte. So kommt es. Ich sehe es schon kommen. Nein, das nein, aber im Ernst. Ich mache das ja nicht absichtlich. Ich meine, ich habe mir vorgenommen, du machst es ich überhaupt nicht absichtlich. Ich will jetzt alle Männer unglücklich machen und ziehe sie alle auf meine Seite und betrüge einen nach dem anderen. Du sagst, du machst es nicht absichtlich. Aber wer macht es denn? Du hast es doch gemacht. Du bist vor 2 Wochen mit Florian in die Kiste gegangen. Vor 2 Monaten. Ja, das war auf einer Party gewesen. Da habe ich ein bisschen viel getrunken. Ja, na und? Das ist doch keine Entschuldigung. Ja. Da gehst du deinem Freund fremd. Dann vor 2 Monaten mit André, weil der so geil im Bett ist. Hast du auch gleich wieder 1000 Entschuldigungen, warum das so gekommen ist. Und du hältst ihn auch seit 2 Monaten am Laufen. Wenn das jetzt einmal mal passiert wäre, würde ich ja sagen, komm Mädchen, schwamm drüber und es ist gut. Aber so wie ich dich jetzt einschätze, wir unterhalten uns in 4 Wochen nochmal und dann ist der 4. auch noch da. Das glaube ich. Aber. Und dann sagst du mir wieder, du mir, ich kann nicht dafür. Ich kann es einfach nicht. Es kommt immer so mit den Männern. Ja, was soll ich denn jetzt deiner Meinung nach machen? Na, weil ich will gar keinen von dreien verlieren. Klar. Die sind alle geil. Nee, geil, so einfach ist das Leben ja nur nicht geil. Wenn du eine ordentliche, ehrliche Beziehung haben willst, geht es nicht nur um das Wort geil. Ich finde, das ist keine Zwickmühle. Die Entscheidung ist ganz klar. Du musst dich für einen entscheiden. Und die ja, anderen, aber alle drei haben irgendwas, was mir passt. Ja, aber so kann man nicht an Menschen aber ich kann doch nicht sagen, ja, den nehme ich jetzt nicht und den nehme ich. Doch, genauso. Nein, weil ich mag es ja alle drei gern. Ja, dann sag's ihnen auch. Dann sei so mutig und sag es ihnen. Aber da bist du zu feige für. Ja, dann riskiere ich ja, dass ich alles. Ja, natürlich, ja, natürlich. Aber du bist berechnend, Beate. Du bist ein ganz berechnendes junges Mädchen. Ja, so ist es. Das ist nicht sehr sympathisch. Finde ich, ganz im Ernst jetzt. Das ist kein Charakterzug, wo man sagt, ach, ist eine tolle Frau. Steckt was hinter. Überhaupt nicht. Das ist billig fast schon, was du da machst. Das, wow. Ja. Das ist nicht billig. Doch, das ist billig. Das ist billig. Du betrügst und belügst 3 Menschen. Herr Strich und Faden. Ja, aber ich habe ja nicht den Vorsatz gemacht, dass ich das mache. Doch, du machst es mit Vorsatz, weil du es jedes Mal immer wieder nein, machst. Nein, ich gehe jetzt nicht in die Straße und suche mir schon den 4. Ja, aber du lässt dich irgendwie rauskommen. Aber Beate, du hast dich darauf eingelassen. Du bist doch nicht ferngesteuert, du bist doch Frau deiner selbst. Und jetzt heute kannst du entscheiden. Du kannst jetzt sagen, okay, Beate, ich kläre jetzt mein Leben und fällst deine Entscheidung und morgen führst du sie durch. Das kannst du, glaube ich. Okay, dann habe ich jetzt eine gute Idee. Ja, bitte. Also, vielleicht sieht das ja jetzt einer von den dreien. Mhm. Dann sage ich jetzt einfach mal, lieber Markus, lieber André und lieber Florian, ich mache mit euch allen dreien Schluss, weil ich mich für keinen von euch entscheiden kann. Vielleicht, also wenn jetzt jemand zugeschaut oder zugehört hat, die werden dich natürlich an der Stimme erkannt haben. Ja, klar. Das Risiko ist, bist du natürlich auch eingegangen, als du hier angerufen hast. Ja, das hat schon stimmt. Jetzt hoffe ich ja fast, dass alle drei zugehört haben. Dann wäre das Problem gelöst. Aber so ganz mutig war es dann auch nicht von dir. Du hast es ihnen nicht ins Gesicht gesagt, sondern hier über... Naja, wenn sie es gesehen haben, dann wird das wohl noch dann hätte das anstehen. Noch Konsequenzen, ja. Dann hoffen wir mal gemeinsam, dass sie zugeschaut haben oder zugehört haben. Und wenn sie nicht zugeschaut haben, dann musst du handeln, Beate. Damit ich das nächste Mal nettere Worte für dich finde, wenn wir uns wieder unterhalten. Okay, dann kann ich dich in 4 Wochen nochmal anrufen und sagen. So wäre es mir, ja, das wäre mir sehr recht. Ja, genau, das machen wir. Wir telefonieren nochmal miteinander. Ja, okay. Sagen wir so in 2 Wochen. Ja, okay. Wir haben deine Nummer, wir rufen dich wieder an. Meine Redaktion spricht das mit dir ab, an welchem Tag, okay? Okay. Ich werde mich gut an dich erinnern. Okay. Okay, Beate, bis dann. Tschüss. Tschüss. 1.29 Uhr, 29 Sekunden und jetzt gibt's die kleine Pause. die Sekunde, 1.30 Uhr und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema in der Zwickmühle. Wer von euch befindet sich gegenwärtig im Moment in einer Zwickmühle, vielleicht sogar in einer unerträglichen Zwickmühle, dass ihr dasteht und einfach nicht wisst, was ihr machen sollt? Ihr wisst zwar, dass es verschiedene Modelle gibt, wie man sich entscheiden könnte, aber wie man es macht, macht man es falsch. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, so zwischen zwei Stühlen zu hängen. Also, wenn ihr mit mir darüber reden wollt, das können wir jetzt machen, hier live im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer, das ist der Markus. Das erste Mann heute, ja, genau. Markus, 21, hi. Hi, ja, moin. Also, moin. Ich bin auch in einer ziemlichen Zwickmühle. Ja, erzähl. Ja, also ich habe zwei Mädchen geschwängert, also das wollte ich eigentlich gar nicht und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Also auch so eine Situation, dass du zwei Freunde nebeneinander laufen hast, oder wie? Ja, ne, die habe ich nicht nebeneinander laufen, also eine, die mit der war ich ein Dreivierteljahr zusammen und ja, dann habe ich Schluss gemacht, haben uns getrennt und ja, die ist halt schwanger. Im fünften Monat. Moment, ist die schwanger geworden, nachdem ihr euch getrennt habt? Ich bin der Vater und die hat mir das aber erst danach gesagt. Also nochmal, ist sie schwanger geworden, nachdem ihr euch getrennt habt? Nein, die ist vorher schon schwanger geworden, aber hat mir das verheimlicht. Ah. Also sie hat nichts gesagt. Ja, und als ich dann mit der Schluss hatte, ja, dann habe ich eine andere kennengelernt. Und ja, nach der Disco sind wir dann zu der nach Hause gefahren. Ja, und gut, das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Wir hatten ein bisschen viel getrunken, aber... Ist eine Scheißentschuldigung. Ja, ja, deswegen sag ich halt ja auch. Ja. Dann, also One-Night-Stand war das? Ja, dann ist halt passiert. Da, mit der Frau hast du gar keine Beziehung. Es ist einmal passiert und ja. Sofort schwanger geworden. Sie hat nicht verhütet, du hast nicht verhütet, keine Gummis. Ne. Wie lange ist das jetzt her? Die zweite Schwangerschaft, wie lange ist die Frau schwanger? Ja, die ist jetzt im dritten Monat. Und die hat mir das vor zwei Wochen, hat sie mir das gesagt. Also ich kenne sie flüchtig und ja. Bist du denn sicher, dass du der Vater bist? Ist ja auch nicht unbedingt nötig, ja. Nötig ist so zu sehen. Ja, aber ja gut, ich meine, wir haben nicht verhütet und da glaube ich... Also es könnte schon sehr sein. Sie sagt zu mir, sie hätte in der Zeit keinen anderen gehabt. Und So sind die Fakten im Moment. Ja. Wie stellt sich die Zwickmühle für dich dar? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich will keinen Unterhalt bezahlen und abtreiben geht ja auch nicht mehr. Und ja, jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, in dieser Situation musst du ganz einfach, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als zu dem zu stehen, was du getan hast, woran du beteiligt warst. Ja. Ne? Da gibt's ja keine, letztendlich ist das ja keine Zwickmühlensituation. Ärgerlich ist nur, finde ich, dass deine Ex-Freundin dir das nicht gesagt hat, als ihr noch zusammen wart. Ja, ja. Die hat das ja wirklich erst gesagt, als wir auseinander waren. Und sie wusste es vorher schon? Ja. Gut, das kann man ihr jetzt vorwerfen, aber das verändert auch nicht die Fakten, ne? Ja, gut. Ich meine, wir haben uns ja auch darüber gestritten, weil ich habe gedacht, vielleicht erfindet sie sowas nur. Damit ich bei ihr bleib, aber das stimmt also. Und du bist auch in dem Fall sicher, dass du der Vater bist von... Ja, in dem Fall bin ich mir sicher. Ganz sicher. Ja, dann hast du bald zwei Kinder. Bist du Papa von zwei Kindern. Oh ja. Und musst auch dafür gerade stehen. Ja, ja. Wenn du so blöd bist und nicht verhütest, ne? Da gibt's gar nichts zu reden, gar keine Entschuldigung. Ja gut, ich meine... Das hören wir 100.000 Mal und die Leute werden 100.000 Mal nicht klug. Geilheit hin und her. Alk hin und her. Ich finde so ja, viel. Ja, das nehme ich auch nicht als Entschuldigung. Nee. Also ich finde, so viel Bewusstsein muss immer noch da sein in der schärfsten Situation, dass man das Gummi holt. Aber das hilft dir jetzt auch nicht mehr weiter, diese Vorhaltung. Das ist nur alles geschehen. Das kannst du nur daraus lernen, dass nicht bald eine dritte Frau schwanger wird von dir. Ja, naja, sicher nicht. Wie sieht denn jetzt der Kontakt überhaupt aus zu der Frau, dieser One-Night-Stand-Geschichte, das ist ja nur eine grobe, oberflächliche Bekannte von dir. Ja. Wie soll das, hat sie irgendwie gesagt, wie sie sich das vorstellt, wenn das Kind da ist? Ja, die hat zu mir gesagt, also ich will das Kind ja eigentlich gar nicht, also ich möchte das nicht. Und sie will das haben. Mhm. Und also meine Eltern, die wissen auch nichts davon. Und mhm. ja, und die hat mir schon angedroht, die will auch zum also vor Gericht gehen und so. Mhm. Wegen Unterhalt? Ja, ja. Mhm. Ist denn deine größte Sorge das Geld, was da auf dich zukommt, welches du zahlen musst? Oder geht es dir ums Grundsätzliche? Ja, beides. Mhm. Also mehr das Grundsätzliche, aber auch das Geld, weil mhm. ich bin in einer Lehre, mache ich zurzeit als Kfz-Mechaniker mhm. und dafür verdient man nicht mhm. allzu viel. Mhm. Und selbst wenn die Lehre aus hast, wirst du auch nicht so massig verdienen. Nein. Aber du musst halt damit rechnen, dass du schon jetzt demnächst eine ganze Menge Kohle wahrscheinlich abtreten wirst müssen an die Frauen. Naja. Ja gut, ich meine, meine Eltern würden mir vielleicht auch helfen, aber mhm. denen habe ich das noch nicht gesagt. Erzähl denen das doch mal. Ja, wenn ich, ich habe sowas schon mal angedeutet und mhm. da reagieren die nicht gerade gut drauf. Klar, normal, ne? Ja. Aber ich meine, du bist ein erwachsener Mann, erwachsener junger Mann. Mhm. So ist das Leben nun mal. Nun ist es passiert, dann muss man sehen, dass man das Beste draus macht. Ja. Da musst du jetzt auch zustehen. Auch wirklich, irgendwann werden diese Kinder vor dir sitzen, Markus. Und dann wirst du ganz anders denken. Vielleicht irgendwann werden die Kinder mit dir reden, wenn sie älter sind. Und dann wirst du eine ganz andere Meinung haben und auch ganz andere Gefühle entwickelt haben. Mhm. Ne? Das ist jetzt alles noch so abstrakt. Die ist schwanger, ein paar Monate oder so. Aber wenn du den Kleinen oder die Kleine erstmal in der Hand hältst, dann wird es auch anders in dir aussehen, vermutlich. Ja klar, das wird anders aussehen. Aber das sind ja zwei Frauen. Und mhm. wenn ich dann irgendwo hinkomme und sage, ja, ich habe zwei Kinder, eine von der, ein von der und das andere von der, dann... Dann was? Ja, dann, was weiß ich, wäre auch nicht gerade das Beste. Gucken die Leute blöd? Ja, aber zum Beispiel, dann habe ich ein schlechtes Ansehen und so. Ach, das musst du dann aushalten? Ja. Weil es eben ist, wie es ist. Mhm. Ne? Da gibt es nichts mehr zu reden und zu drehen. Da musst du dich erst mit abfinden und halt auch mit deinen Eltern reden, finde ich schon, dass du das tun solltest. Ja. Ja, harte Zeiten, Markus. Ja. Alles ja, Gute. Ja, okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. In der Zwickmühle ist vermutlich auch der Marco, der hat jetzt angerufen, 26 Jahre alt. Hi. Hallo. Marco, wie sieht die Zwickmühle bei dir aus? Ja, es ist einfach so, ich... Gehst du bitte ganz nah mit dem Mund an den Telefon, oder? Hörst du mich gut? Ja, das klingt so ein bisschen seltsam, aber fang mal an. Ja, okay. Ich bin noch ein Mann, aber ich fühle mich aber als Frau. Das ist die ganze Zwickmühle an der Sache. Mhm. Und ich habe Angst, mich zu outen. Mhm. Also du meinst, eine transsexuelle Identität zu haben? Ich bin mir sicher, ich weiß es. Mhm. Aber das Outing ist beruflich bedingt schwierig. Mhm. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Tourismusmarketing. Tourismus? Ja. Mhm. Mhm. Ist es denn nicht einfach wichtig, für sich das erstmal alles zu klären, bevor man dann an Outing denkt? Das ist doch der ganz große Schritt, der quasi am Ende einer solchen Entwicklung zum Transsexuellen. Ja, aber ich weiß, dass ich dadurch meinen Job verlieren könnte. Mhm. Bin sogar ziemlich sicher. Mhm. Und darum Angst halt, gell? Mhm. 26 Jahre alt. Seit wann weißt du das oder spürst du das? Ich spüre eigentlich von meiner Kindheit. Mhm. Nur kannst du dich erinnern an vielleicht so ein Schlüsselerlebnis, wo du merktest, irgendwas ist mit mir anders als mit anderen Jungs? Oh, da gibt es einiges. Also sicherlich kann ich mich da was erinnern, natürlich. Also ja, wenn ich jetzt zurück mich erinnere, da hatte ich einige schon, ja. Mhm. Fällt dir aber jetzt nicht so spontan ein. Nein, tut mir leid. Mhm, ja. Hast du mit anderen Leuten schon darüber geredet oder trägst du das ganz für dich alleine? Nein, ich habe schon mit anderen Leuten darüber geredet. Mhm. War auch schon mal in einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Aber ich versuche, also ich habe bisher erst versucht, immer noch zu verdrängen. Mhm. Aber ich sag mir, es geht nicht mehr. Mhm. Für dich ist aber für dein inneres Empfinden, ist ganz klar, ich heiße zwar Marco, aber ich bin kein Marco. Nein. Ich bin von meinem Gefühl her eine Frau. Ja. Und ich möchte eigentlich auch als Frau leben. Ja. Und eigentlich hätte ich auch gerne einen weiblichen Körper. Ja. Das ist für dich gar keine, das ist gar nicht mehr irgendwie, dass sich das hin und her bewegt, sondern das ist für dich ganz klar. Mhm. Ja, Lebst du denn manchmal schon diese Seite aus? Eher selten, also kaum, weil ich viel unterwegs bin und so die Gelegenheit hat sich eigentlich... Auch nicht, wenn du allein zu Hause bist, dass du dir Frauenklamotten anziehst oder... Ja gut, ich habe praktisch kein Zuhause, es hört sich blöd an, aber ich... Weil du immer auf Reisen bist? Ja, viel. Mhm. Wie sieht das aus so mit Freunden oder Freundinnen, sagen wir es konkreter, mit Sexualpartnern? Hattest du welche schon in deinem Leben? Ja, das ist schon wieder eine Zeit her, weil ich mich momentan ganz, ganz, auf meine Arbeit konzentriere. Mhm. Bist du dann? Ich habe mich reingesteigert, kann man sagen. Ne? Und als Betäubung quasi auch wahrscheinlich. Ja, du, richtig, stimmt. Mhm. Wenn du Beziehungen hattest, hast du dann Beziehungen zu Männern oder zu Frauen? Die letzte war mit einer Frau. Das ist, wie gesagt, schon etliche Jahre her. Mhm. Die ging auch im Streit auseinander. Mhm. Ja, gut. Entspricht das deinen Vorstellungen, eine Beziehung zu einer Frau zu haben? Oder hättest du lieber... Spät meinst du jetzt auch in der Zukunft? In der Zukunft. Hättest ja, du lieber... Ja, das schon. Ja. Das heißt also, du wärst dann lesbisch? Ja. Ja, da muss man ja immer um tausend Ecken denken. Ja. Bei manchen transsexuellen Menschen, die dann halt dann lesbisch werden, wenn sie sich anders entwickelt haben. Oder schwul werden. Mhm. Wenn du schon mal in einer Selbsthilfegruppe warst, dann hast du dich wahrscheinlich auch sehr intensiv mit der Thematik schon auseinandergesetzt. Ach, sorry. So ganz, ganz in der... Moment mal, ja? Ja. Ich bin also verkehrt. So ganz in der Ferne, wäre das für dich ein Traum? Eine Geschlechtsumwandlung zu vollziehen zu lassen an dir? Ja, in der Ferne, also ich, es ist im, wie sagt man, ich habe es mir vorgenommen, ja. Und also, wie gesagt, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe hatte ich schon. Also Marco, eigentlich möchte ich dich ja gar nicht mit Marco ansprechen, weil es dir nicht gefällt. Wie würdest du lieber angesprochen werden? Was wäre dein eigentlicher Frauenname? Nadja. Nadja. Oh Gott. Entschuldigung. Nadja, ich habe hier in dieser Sendung schon sehr oft mit transsexuellen Menschen gesprochen. Ich weiß, ich habe vor kurzem, vielleicht vor einem Monat mal ein Buch über deine Talkshow gelesen. Mhm. Das lag eher zufällig im Zug und da war auch ein Fall dabei, aber es fand ich sehr gut, das Buch übrigens. Und ich weiß, was für ein sehr schmerzhafter und komplizierter und schwieriger Prozess das ist, so eine Metamorphose durchzumachen. Es ist verdammt schwierig, das. Ich habe aber gelernt, mir steht es nicht zu, dir da einen Ratschlag zu geben, weil das viel zu komplex ist. Aber ich habe gelernt aus diesen Gesprächen mit den transsexuell veranlagten Menschen, dass es eigentlich nur einen Weg gibt, trotz aller Probleme und trotz aller Risiken, Stichwort Arbeitsplatz. Nämlich diese Entwicklung hin zu dem Geschlecht, welches man eigentlich ist, zu vollziehen, zu machen. Das hat mir auch eine Betroffene schon gesagt. Mhm. Sicherlich, aber man sagt ja immer so schön, ne? Es ist alles leichter gesagt als getan. Deswegen habe ich das gerade auch so vorsichtig eingepackt. Natürlich. Ich sage jetzt nicht schneller, du musst das machen. Nein. Das ist, deswegen glaube ich, dass du in einer solchen Selbsthilfegruppe oder in Selbsthilfegruppen erstmal sehr gut aufgehoben bist. Wenn du dir wieder eine suchen würdest oder vielleicht eine neue. Nein, die besteht ja noch. Ich habe ja auch noch Kontakt zu Mitgliedern, also zumindest. Und weil da bist du einfach konfrontiert mit den Menschen, die gleiche Problematik haben oder hatten. Und du hast die besten Ansprechpartner. Du kriegst die besten Tipps für Therapeuten und weiß ich was alles. Ja, die hab ich schon. Weil ich, wie gesagt, bin mit einer von der Gruppe gut befreundet mittlerweile. Und die hat es auch, die weiß auch mit meiner Arbeit und. Ne? Und es ist schwierig, ne? Ich könnte mir nur vorstellen, wenn du so viel auf Reisen bist, unterwegs bist, dass du auch gar keine Zeit hast, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Ja, darum habe ich das, einige Male war ich da und dann habe ich das auch nicht mehr gemacht, weil die Zeit einfach fehlte. Ne? Und wie gesagt, ich bin mir voll dessen bewusst, dass es ein verdammt steiniger Weg ist. Und ja, ich glaube, dass es zwei Richtungen gibt, also nicht zwei Richtungen, sondern zwei Linien gibt, die du parallel fahren solltest. jetzt in der nächsten Zeit. Ja. Einmal, dass du wieder einrichtest, relativ regelmäßig Kontakt zu dieser Selbsthilfegruppe zu suchen und zu haben und gleichzeitig dich auch mit einem Therapeuten beschäftigen solltest, der sich in der Thematik gut auskennt und der dir auch permanent etwas hilft und dich unterstützt in deiner Entwicklung. Ich glaube, das ist das Einzige, was du tun kannst. Also was zu diesen Personen-Selbsthilfegruppe, da habe ich halt Kontakt, den werde ich auch natürlich weiterhin haben. Und Therapeuten, ich weiß, dass es irgendwelche, dass es auch gibt, aber es hat mir momentan etwas auch an Zeit gemangelt und vielleicht auch der Mut dann letztendlich auch gefehlt. Ja, aber dann schraub dich mal einfach ein bisschen zurück. Du hast gerade so spontan, so euphorisch Ja gesagt, als ich sagte, du betäubst dich mit deiner Arbeit. Ja. Dann schraub die Arbeit mal ein bisschen runter und kümmere dich um dich und um dein Leben. Natürlich. Und um deine Zukunft und um dein Glück. Denn dein Glück liegt nur in deinem Körper. Ja, klar. Und wenn du den vernachlässigst und im Moment tust es noch als Marco, dann findest du das Glück, deine Seelenruhe wirst du nicht finden. Die findest du nur als Nadja. Und ich habe auch schon einige Male die von meinem Körper die rote Karte hat gezeigt bekommen, ne, in einigen Gelegenheiten. Die rote Karte, das... Die gelb-rote Karte, wie man das ausdrückt. Also. Wenn du möchtest, können wir dir auch gerne noch ein paar Kontaktadressen vermitteln, wenn du das benötigst. Aber vielleicht, ich glaube, du bist ziemlich gut ausgestattet schon. Ja. Okay. Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen für die Zeit, die jetzt vor dir liegt, wirklich alle Kraft dieser Welt. Und das ist sehr schwierig, was vor dir liegt. Nadja. Danke. Auf Wiederhören und alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Robert. Und Robert ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Robert. In welcher Zwickmühle befindest du dich? Tja, also ich habe ein befreundetes Ehepaar. Die sind jetzt im verflixten siebten Jahr. Ja. Und es kriselt bei beiden gewaltig. Mhm. Das Problem ist also, dass die Frau sich in einen anderen Mann verliebt hat. Mhm. Auch mit dem schon mal geschlafen hat. Mhm. Und dass mein Freund sich mir anvertraut hat und ich der Einzige bin, der das weiß. Moment, der Freund hat sich dir anvertraut? Ja. Also der... Es weiß sonst keiner aus dem ganzen Freundeskreis, dass die Ehe kriselt dabei. Naja, und ich habe, wie soll ich sagen, eine leichte Bi-Neigung. Und dann neulich wieder so im Auto da rumschluchzte und tat, da hätte ich ihn am liebsten in den Arm genommen und getröstet und getan, aber irgendwas im Wert gesagt, wenn du das jetzt machst, dann geht die Freundschaft kaputt. Und das will ich aber auf keinen Fall. Wir kennen uns schon seit über 15 Jahren und da ist mir die Freundschaft dann doch wichtiger. Und ich versuche jetzt eigentlich so ein bisschen mit den beiden wieder was zu unternehmen und die zusammenzuführen und gebe ihm Ratschläge und Tipps, wie er seine Frau vielleicht doch wieder. Wo ist denn für dich jetzt, Robert, wo ist denn jetzt für dich das Gefühl, ich bin, also wo ist genau das Gefühl, ich bin in der Zwickmühle? Ja, wenn er mich so ansieht, also ich würde ihn am liebsten dann überfallen und... Also in der Zwickmühle insofern, dass du eventuell diese Situation ausnutzen könntest, in der er sich jetzt befindet. Er ist emotional sehr aufgeregt jetzt und angeschlagen. Und das wäre vielleicht jetzt ein leichtes für dich, ihm jetzt noch näher zu treten. Genau. Das Problem ist, er weiß auch gar nicht, dass ich diese Bienenneigung habe. Das habe ich auch noch nie jemandem erzählt. Und du hast es auch noch nie gelebt? Nein, habe ich noch nicht. Hast du das durch diese Freundschaft erst bemerkt an dir? Nein, ich vor, was soll ich sagen, so 8, 9 Jahren hat mal ein Mann in mein Leben, also da macht es auch richtig buff. Ich war hin und weg. Aber sonst haben mich eigentlich immer nur Frauen interessiert. Bist du selbst auch in einer Beziehung zurzeit? Nein, zurzeit bin ich in keiner Beziehung. Wenn man 15 Jahre mit einem Menschen befreundet ist, mit einem Paar und auch mit dem Mann befreundet ist, kann man jemanden ja eigentlich recht gut einschätzen. Nicht hundertprozentig, natürlich. Wie schätzt du ihn denn ein, was seine sexuelle Orientierung betrifft? Also, ich habe noch nie irgendwie eine Bienenneigung bei ihm erlebt. Also, er hat sich an sich immer nur für Frauen interessiert, so viel ich weiß. Er leidet wahrscheinlich wie Hund im Moment, dass die Ehe kaputt geht oder dass die Ehe sehr belastet ist. Also ich finde ja auch in dem Fall jetzt, Robert, Beneigung hin, Beneigung her, dass jetzt deine oberste Pflicht ist, als Freund zu ihm zu stehen. Ja, und, ihm nicht noch ein neues Problemfeld quasi eröffnest. Genau, das habe ich auch gedacht. Und die haben auch zwei Kinder und stell dir mal vor, die Kinder, ja, mein Papa ist schwul. Also das ist na gut, das, na gut, also wenn der Vater denn schwul wäre, dann wäre er schwul. Das würden die Kinder auch kapieren irgendwann. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht einfach darum, ich vermute mal, dass er dich als sehr gewichtigen Freund auch sehr schätzt und dass du ein wichtiger Faktor in seinem Leben bist. Das hab ich auch irgendwie gefühlt, aber man ist doch ganz schön zwischen zwei Stühlen in dem Moment. Ja, na, ich meine, das ist so, dass du bist sehr wichtig für ihn. Ne? Er hat sich dir ja anvertraut und das Problem erzählt. Das heißt, wenn du jetzt mit deiner Offerte auch noch an ihn herantreten würdest, dann würde für ihn ja vielleicht noch ein größeres Problem entstehen. Und er würde vielleicht auf Abstand zu dir gehen und dich als Freund auch erstmal verlieren. Könnte ja alles passieren. Ja, und das ist eben auch das, wo ich Angst habe. Also ich möchte ihn als Freund auch nicht verlieren. Also dafür sind wir auch so wichtig. Dann lassen wir Meinung, Neigung lieber unter den Tisch fahren. Und also ich würde jetzt auch wirklich mal den guten Ratschlag geben unter uns Männern, dass du deine Beneigung bei diesem Freund erstmal hinten anstellst. Und kümmere dich als Freund um ihn. Er hat schwer im Moment und er hat deine Freundschaft offensichtlich sehr nötig und er braucht dich. Wo es mal hingeht, vielleicht trennen die beiden sich ja mal wirklich und die Ehe ist endgültig auseinander, dann kann man ja immer noch überlegen, ob du dich ihm offenbarst. Das wäre natürlich noch eine andere Möglichkeit. Aber ich würde es jetzt nicht tun in der aktuellen schwierigen Lage, in der er sich befindet. Ja, das ist natürlich... Und das Paradoxe dazu ist, ich habe vor längerer Zeit mit mehreren schwulen Männern zu tun gehabt und die waren alle immer scharf auf mich und ich nicht auf dich. Mhm. Ja, du hast wahrscheinlich nur den im Kopf im Moment. Oder das ist schon sehr lange. Also das war vor der Zeit, aber trotzdem, das ist nicht paradox. Mhm. Ja. Wenn man es haben könnte, dann will man es nicht und wenn man es haben will, dann kann man es nicht. Mhm. Ich glaube, wir alle können davon ein Lied singen, genau von dieser Beschreibung. Ja. Lass die Finger erstmal von ihm. Steh ihm bei. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Mhm. Dann werde ich mich erstmal wieder umorientieren und mir auch was anderes suchen. Ja, vielleicht, genau. Alles Gute, Robert. Toi, toi, toi. Für dich auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Marion ist jetzt dran und die Marion ist 41 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Ich hänge in einer Zwickmühle und zwar habe ich vor 9 Monaten einen verheirateten Mann kennengelernt. Mhm. Wir haben uns beide Knall auf Fall ineinander verliebt. Bist du auch verheiratet? Nein, ich bin alleinstehend, habe eine ältere Tochter schon. Mhm. Dieser Mann hat in mir eine Neigung hervorgerufen, die man mit dem Oberbegriff englische Erziehung betitelt. Ich glaube, es sind Flagellanten im Fachbegriff. Das musst du uns natürlich genau erklären jetzt. Es ist die Form, dass er mich mit dem Rohrstock bestraft, wenn ich Dinge falsch mache, die ich auch einsehe, dass ich sie falsch mache. Mhm. Und diese Schläge für mich eine Form von Liebesbeweis sind. Eine Form von Liebesbeweis und auch von sexueller Erregung? Sexuelle Erregung komischerweise nicht. Mhm. Es ist ein unheimlich warmes und tiefes Gefühl von Liebe, was dann nach den Schmerzen hochkommt. Und ich wusste nicht, dass ich diese Neigung habe. Das Problem ist ganz einfach, dass ich nicht damit leben kann, dass er verheiratet ist. Ich also vom Kopf her eigentlich weiß, dass es besser wäre, die Sache zu beenden. Er ist seit 22 Jahren verheiratet. Wie läuft denn die Ehe bei dem Mann? Wir sprechen nicht darüber, das ist für mich tabu. Ich will davon nichts wissen. Hat er dich denn angemacht, angebaggert? Oder nein, ist es... wir haben uns gesehen und es hat geknallt. Und das Problem ist ganz einfach, dass ich denke mal, ohne sein Dasein diese Neigung nicht leben kann. Jetzt erklär mir doch mal, Marion, wie man dann so etwas zufällig, mehr oder weniger zufällig entdeckt. Hat er dich irgendwann mal aus Spaß mit dem Rohrstock irgendwie geschlagen? Nein, bei ihm ist diese Neigung schon seit vielen Jahren vorhanden. Ach so. Und er hat... Aktiv oder passiv bei ihm? Aktiv. Mhm. Und wir hatten uns kennengelernt und kurze Zeit später hat er mir gesagt, dass er diese Neigung hat. Ich konnte nichts damit anfangen. Mhm. Dann hat er mir Fachlektüre vorbeigebracht. Die gibt es in der Tat. Es gibt darüber Lektüre, ja. Mhm. Und ich habe mich damit erstmal kopfmäßig auseinandergesetzt und habe das analysiert, wie man eine Sache analysiert, die einem neu auf den Tisch gelegt wird. Und dann hast du dir irgendwann ein Rohrstöckchen gekauft? Nein, er hat das mitgebracht. Er hat das mitgebracht. Und hat mich gefragt, ob... Nein, es ist eine Sache gewesen, ich habe also wirklich Mist gemacht, ich habe ihn zur Weißglut gebracht. Mhm. Und da war es also das erste Mal, dass diese Bestrafung stattgefunden wie, hat. Wie findet diese Bestrafung dann statt? Bist du angezogen oder musst du dich nackt ausziehen? Nein, ich bin angezogen. Mhm. Und wohin schlägt er dich dann? Nur auf den Po. Auf den Po. Ja. Legst du dich dann flach auf ein Sofa oder wie? Oder im Stehen oder wie geht das? Nee, ich liege, wenn, dann über der Sessellehne, dass der Po nach oben zeigt. Mhm. Und dann werde ich praktisch wie ein unartiges Kind bestraft. Mhm. Und anschließend cremt und pflegt er meinen Po dann wieder heile. Ach so, dann kommt doch so eine erotische Komponente dazu. Das heißt, du ziehst dich dann aus? Nein, nein, ich bleibe angezogen. Er behandelt dann nur meinen Po. Das gehört mit dazu. Aber wenn er ihn cremt, musst du ihn den Po dann nackt machen. Ja, aber wir sind beide dabei nicht erregt. Mhm. Aber du ziehst den Rock dann schon irgendwann hoch und ziehst den Slipper aus und er cremt den Po ein. Ja. Mhm. Wie viele Schläge kriegst du dann so, wenn, also in der Regel, kann man das so sagen, durchschnittlich? Das ist unterschiedlich. Das kommt drauf an, was vorgefallen ist. Das wird aber ganz klar vorher abgesprochen und es ist nicht ein Schlag mehr. Mhm. Sind das sehr, sehr feste Schläge, sodass du auch richtige Striemen dann am Po hast? Das ja. Mhm. Sagt er, während er zuschlägt, etwas? Nein. Machst du irgendwas, während du geschlagen wirst? Nein. Also das wird im Schweigen passiert das dann? Mhm. Und anschließend, wenn er fertig ist, dann... Ja, dann nimmt er mich in den Arm und dann bekomme ich, ja, ich sag mal, Zuneigung. Mhm. Aber nicht in Form von Sex, sondern eigentlich, wie man dann anschließend ein Kind in den Arm nimmt und sagt, du weißt, das musste sein und das ging jetzt nicht anders. Und gibt es denn zwischen euch auch Sex im herkömmlichen Sinne? Ja. Das auch? Mhm. Ja. Wir leben eigentlich seit 9 Monaten eine... relativ normale Beziehung. Seine Frau weiß angeblich nichts. Sie ahnt es, denke ich mal, weil wir sehen uns fast täglich. Er geht nachts hier um 2-3 Uhr weg. Wir verbringen das Wochenende, wir fahren zusammen weg. Mhm. Ist das für ihn eine sexuelle Komponente, Nein. wenn er dich schlägt? Auch nicht? Nein. Mhm. Mann, jetzt ist unsere Sendung gleich zu Ende. Höre ich mit Schrecken, dass die Musik anfängt im Hintergrund. Das Problem ist für dich nicht, dass du jetzt diese neue Leidenschaft entdeckt hast an dir, sondern dass der Mann verheiratet ist. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und dass ich genau weiß, wenn ich mit ihm breche, dass dann aber auch meine Neigung nicht mehr ausgelebt wird. Genau, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass du wieder einen Mann triffst, der... Von dem ich das akzeptiere. Du hast gerade so einen Fachbegriff am Anfang genannt, gesagt. Wie nennt man das? Das sind Flagellanten. Flagellanten? Habe ich auch noch nie gehört. Flagellanten. Weißt du, was jetzt sehr misslich ist, Marion? Dass wir uns nicht weiter unterhalten können. Aber ich finde, wir sollten uns noch unterhalten. Mhm. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Okay, ciao. Alles klar, tschüss. Tschüss. Flagellanten. 1.59 Uhr, 30 Sekunden, das war's für heute, das war unsere Sendung in der Zwickmühle. In der Technik war Jeanette Krause, morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow und offen heißt, dass ihr euch bei mir melden könnt mit und zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und freue mich auf morgen Nacht. Bis dahin, ciao.